jeden Monat gutes Geld und das von Vaterstaat. Straffreiheit wird dir garantiert, du fühlst dich in der Tat auf der sicheren Seite. Was soll dir schon passieren? Stell dich einfach überrascht, wenn sie Freunde inhaftieren. Die lieben den Verrat, doch niemals den Verräter. Sei dir stets bewusst, früher oder später lassen die dich fallen, glaub es ums Verrecken. Du kannst dich nicht verstecken. Kohle gibt's nur bei Erfolg, doch es passiert nichts. Plötzlich stehst du unter Druck, Infos müssen her. Sie lieben den Verrat, doch niemals den Verräter. Sei dir stets bewusst, früher oder später lassen die dich fallen, glaub es ums Verrecken. Du kannst dich nicht verstecken. Nun stiftest du Leute an zu illegalen Dingen, um sie ohne Skrupel in den Knast zu bringen. Freundschaft ist dir ganz egal, du willst nur kassieren, denn du bist dir sicher, dir kann nichts passieren. Dich kann nichts aufhalten, denn du willst nicht sehen, dass der Wind jetzt anfängt, sich gegen dich zu drehen. Die lieben den Verrat, doch niemals den Verräter. Sei dir stets bewusst, früher oder später lassen die dich fallen, glaub es ums Verrecken. Du kannst dich nicht verstecken. Für dich könnte es immer genauso weiterlaufen. Du würdest deine Mutter für teures Geld verkaufen. Freundschaft ist dir ganz egal, du willst nur kassieren, denn du bist dir sicher, dir kann nichts passieren. Dich kann nichts aufhalten, denn du willst nicht sehen, dass der Wind jetzt anfängt, sich gegen dich zu drehen. Irgendwann kommt dann der Tag, wo sie dich nicht mehr brauchen. Plötzlich bist du ganz allein, musst um dein Leben laufen. Niemand wird dir helfen, die Angst wird mehr und mehr, denn deine alten Freunde sind hinter dir her.